Hörspiel am Feiertag. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Heute bringen wir den zweiten und letzten Teil des Kriminalhörspiels Der Meister des jüngsten Tages, nach dem gleichnamigen Roman von Leo Perutz in der Hörfunkbearbeitung von Marina Dietz. Die Geschichte, die Perutz 1923 geschrieben hat, spielt am Vorabend des Ersten Weltkriegs in Wien. Ein junger Maler ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Sein Bruder, der an die Version eines Selbstmords nicht glauben will, geht dem Fall nach und stirbt nach wenigen Wochen auf die gleiche Weise. Diesen Vorfall erzählt bei einem Hausmusikabend der Hofschauspieler Eugen Bischoff seinen Gästen. Wenige Minuten später ist auch er tot, erschossen. Auf der Tatwaffe finden sich nur seine eigenen Fingerabdrücke. Der Chemiestudent Felix, dessen Schwester Dina mit Bischoff verheiratet war, beschuldigt den Rittmeister von Josch, den Schauspieler in den Selbstmord getrieben zu haben. Indizien belasten von Josch auch sein eigenes Verhalten. Der Ingenieur Solkrupp ist dagegen von der Unschuld des Rittmeisters überzeugt und macht sich auf eigene Faust auf, den wahren Mörder zu finden. Um Realität und deren Verdrängung, um wirkliche und moralische Schuld geht es in diesem Literaturkriminalroman von Leo Perutz. Sie hören unter anderem Michael Helter als Freiherr von Josch, Kurt Sobinetz als Ingenieur Waldemar Solgrub, Heinz Moog als Dr. Gorski und Paulus Manker als Chemiestudent Felix. In weiteren Rollen wirken mit Michael Keller, Peter Färber, Horst Eder, Mercedes Echerer, Otto Clemens, Erwin Ebenbauer, Jeanette Tanzer, Joe Berger, Viktoria Schubert und Alexander Schmelzer. Regie in dieser Gemeinschaftsproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem ORF aus dem Jahr 1989 führte Götz Fritsch. Ereignisse der letzten zwei Tage. Ja, das ist nicht länger her. Mein Gott, ich muss das alles logisch ordnen. Kommen Sie doch auf, Baron. Ein bisschen Hausmusik in der Villa Bischof. Eugen wird sich freuen und ihn auch. Aber bitte auf keinen Fall ein Wort über den Zusammenbruch des Bankhauses Bergstein. Eugen hat nämlich sein ganzes Vermögen dort angelegt. So etwas muss man einem Freund schonend beibringen. Zwei Stunden später. Ja, ich bin doch hier im Haus. Eugen Bischoff. Tot im Gartenpavillon erschossen. Selbstmord. Auftritt Dinas Bruder Felix. Als Racheengel. Dass Dina jetzt einem anderen gehört, das konnten Sie nicht ertragen, Baron. Ich habe Sie beobachtet und für mich stand fest. Ihr einziges Ziel war, diese Ehe von Eugen und Dina zu zerstören. Aber Sie haben Ihr Spiel verloren. Niemals wird meine Schwester einen Mann in ihrer Nähe dulden, der den Tod ihres Gatten auf dem Gewissen hat. Als sich Eugen in den Pavillon zurückzog, sind sie ihm heimlich gefolgt. Sie haben ihm hinterbracht, dass sein Geld verloren ist, und zwei Minuten später, wie sie es erwartet hatten, fiel der tödliche Schuss. Ich habe den Pavillon nicht betreten. Gebe Ihnen mein Ehrenwort darauf. Ihr Ehrenwort als Offizier? Sehr gut. Das vereinfacht die Sache erheblich. Der unbekannte Besucher hat nämlich einen Gegenstand am Tatort vergessen. Als wir in den Pavillon kamen,

Es gibt noch etwas anderes, das die Fantasie beflügeln kann. Ich denke, der Herr Baron wird jetzt gehen wollen. Felix! Ich weiß nicht, ich hätte Bedenken in seinem Zustand. Guten Abend, Doktor, und danke für alles. Also ärztliche Betreuung. Aber ich weiß, Sie hören nicht auf mich. Felix, ich darf mich verabschieden auf... Leb wohl, Dina. Ermordung des Thronfolgers, der Täter verhaftet. Extra Ausgabe, die Bluttat von Sarajevo, Thronfolger Franz Ferdinand und Gemahlin erschossen. Eine extra Ausgabe, da ja. Ja, bitte. Danke. Nein, nein, schon gut, der Rest ist für dich. Ja, gib jetzt einen Tag daher. Was meint der Herr? Wird es Krieg geben mit Serbien? Einen großen Krieg. Gegen Serbien. Und einen langen Krieg, dank der Mithilfe unserer Chemiker und Ingenieure. Wird er hier auch dabei sein? Ich werde dabei sein. Gottfried Freiherr von Josch ist zu Beginn des Weltkrieges als Freiwilliger an die Front gegangen und wenige Monate später gefallen. In der Satteltasche seines Pferdes fanden sich die Papiere, in denen er über die Ereignisse des Sommers 1914 berichtet. Auf seine Art. Denn nach einem realen Anfang biegt seine Erzählung von dem Moment an, da ich ihm im Pavillon den Beweis seiner Schuld vor Augen hielt, mit einer jähen Wendung ins Fantastische ab. In Wahrheit hat die Affäre mit einer ehrengerichtlichen Verurteilung des Freiherrn von Josch ihren Abschluss gefunden. Welchen Zweck er mit seiner Darstellung verfolgte, vor wem er sich damit zu rechtfertigen glaubte, ich weiß es nicht. Sie hörten Der Meister des jüngsten Tages, nach dem gleichnamigen Roman von Leo Perutz in der Hörfunkbearbeitung von Marina Dietz. Mit Michael Heldau, Kurt Sobinetz, Heinz Moog, Paulus Manker, Mercedes Echerer, Otto Clemens und anderen. Regie in dieser Gemeinschaftsproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem ORF aus dem Jahr 1989 führte Götz Fritsch. Dieses Hörspiel können Sie unter oe1.orf.at 7 Tage lang nachhören. Und kommenden Sonntag können Sie in einer Spezialausgabe von Ex Libris Autobiografisches von Michael Köhlmeier hören. Er liest aus Umblättern und andere Obsessionen. Ich lese manche Bücher zweimal. Beim zweiten Mal geht es schneller. Oft lese ich sie ein drittes Mal. Tom Sawyers und Huckleberry Finns Geschichte habe ich ein Dutzendmal gelesen. Und ich wette, ich weiß über diese beiden besser Bescheid als Mark Twain, der diese Bücher ja nur einmal geschrieben hat. Hätte er so viel über seine Figuren gewusst wie ich, hätte er sich am Ende nicht in ihr Leben eingemischt. Michael Köhlmeier über seine Art zu lesen und sein Verhältnis zu Büchern. Kommenden Sonntag um 16 Uhr in Ex Libris. Mehr zu den Ö1-Sendungen zum Thema Literatur finden Sie auch im Internet unter oe1.orf.at/lesen. Ö1 Nachrichten.